Gut, gibt es erste Verständnisfragen? Gut, dann würde ich gleich eine inhaltliche Frage an die Leute hier oben stellen wollen. Ihr habt ja quasi so Strategieoptionen für Hannover erstmal ausgemacht. Es wurde Dresden genannt, die Massenblockaden haben da ja mehr oder weniger funktioniert. Ist die Frage, ist so eine Konzeption, die man hier zum Beispiel in Hannover hat, ist die einfach anwendbar überall oder meint ihr, dass man da aus strategischer Sicht genau gucken muss, wann zum Beispiel ein Bürgerbündnis Sinn macht, wie halt die Kräfteverhältnisse vor Ort sind? Oder würdet ihr sagen, dass euer Ansatz so universal ist, dass er überall anwendbar ist? Bleiben wir bei der Reihenfolge? Selbstverständlich muss man da sehr genau schauen. Wir glauben, dass wir hier in Hannover eine sehr besondere Situation haben. Selbst das bürgerliche Bündnis musste nicht irgendwie darauf gebracht werden, dass es Blockaden geben soll. Man ist davon selber drauf gestolpert, während es in vielen anderen Städten doch erstmal nur das Fest für Demokratie gibt, was es jetzt hier in Hannover auch gibt. Aber ich glaube, da haben wir hier in Hannover schon eine besondere Situation. Was natürlich aber auch nicht aussparen soll, dass diese natürlich auch von solchen Sachen wie die so einer Standortpolitik herrührt. Ne? Also ganz richtig finde ich das jetzt nicht, dass sie von alleine drauf gekommen sind, Massenblockaden zu machen. Das war auch Ergebnis unserer Intervention da. Und dann würde ich sagen, Massenblockaden, die wir organisieren für den 1. Mai, haben zurzeit als Aktion zivilen Ungehorsams eine gewisse Legitimität. Sie sind durchsetzbar, auch in Zusammenarbeit mit Organisationen, Institutionen, die nicht ausdrücklich linksradikal sind. Und das macht diese konkrete Situation aus. Ja, und vor allem muss man mal schauen, das ist in Hannover, ist es jetzt ein Versuch, also es ist das erste Mal, dass sowas in größerem Rahmen in Hannover versucht wird. Es gibt da noch eine ungemeine Skepsis von verschiedensten Seiten, ob das dann funktionieren kann. Also von daher, wir versuchen da an die Erfolge in den anderen Städten anzuknüpfen. Die andere Überlegung ist halt einfach, dass eine radikal linke, wir versuchen mit kleinen Gruppen durchzukommen und es anzugreifen, Politik die letzten 3, 4, 5 Nazi-Aufmärsche. Ich glaube, seit 98 ist hier kein Nazi-Aufmarsch irgendwie wesentlich in der Routenführung behindert worden durch linksradikale Politik und das ist halt einfach bitter. Also wir haben jetzt gar kein strategisches Konzept zur Verhinderung eines Nazi-Aufmarschs aufgestellt, darum kann ich auch jetzt die Frage nicht beantworten, ob das überall anwendbar ist, aber natürlich ist es eine Binsenweisheit, dass man je nach Situation gucken muss, wie sich gerade die Kräfteverhältnisse vor Ort verhalten. Und da denke ich, dass es schon interessant ist in Hannover, dass es da durchaus von sozialdemokratischer Seite und auch von sonstigen bürgerlichen Kräften ein relativ großes Interesse gibt, gegen diesen Nazi-Aufmarsch vorzugehen. Und dementsprechend ist vielleicht auch ein Politikansatz, wie er sich zum Beispiel formuliert im Text der Kampagne NS-Verherrlichung stoppen, den ja, korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe, Avanti einigermaßen nahesteht. Da steht, ein strategisches Ziel ist es, einen breiten antifaschistischen Konsens in der Gesellschaft zu etablieren. Und ich glaube, wenn man mit diesem Ziel in Hannover antritt, dann nimmt man den Sozialdemokraten so ein bisschen die Arbeit weg. Weil dieser Konsens besteht unserer Sicht nach in Hannover, in den bürgerlichen Kreisen. Das Problem ist nur, dass es immer noch zu großen Teilen eben ein verdammt nationalistischer Konsens ist und dementsprechend müsste gerade der Fokus von Intervention darauf liegen, diesen Nationalismus zu kritisieren und das schafft man nicht nur über Aktionsformen, sondern das schafft man vor allen Dingen auch dadurch, dass man versucht, inhaltlich radikalisieren zu wirken und das ist dementsprechend gerade in Hannover unserer Ansicht nach unerlässlich, dass man da eben diesen Nationalismus, diesen ganz standardmäßigen bürgerlichen Nationalismus ganz scharf in die Kritik nimmt und nicht sagt, Hauptsache alle antifaschistisch. Dazu würde ich, hätte ich so ein bisschen die Frage, aber das kannst du vielleicht danach beantworten, wie sich diese Kritik vermitteln soll, wenn nicht entweder in gemeinsamen Aktionen oder in einer Praxisform, die in der Praxis selbst eine Abgrenzung zu den Bürgern bedeutet. Also ich denke, man kann eine theoretische Kritik, muss sich durch eine bestimmte Art von Praxis vermitteln, sonst, also ich sehe keine andere Möglichkeit eigentlich, ansonsten heißt es Flugblätter zu drucken und das ändert meiner Erfahrung nach nicht so viel. Und ich finde, das, was vorhin noch hieß, dass so dezentrale Aktionen oft nicht gut funktionieren, das stimmt. Das stimmt sogar ganz oft. Dass sie es tun, ist eine Frage von einer politischen Einbettung. Also es muss das politische Feld geöffnet sein, sozusagen durch die Vorarbeit und vor allen Dingen auch durch die Nachbereitung, durch entsprechende Pressearbeit und so weiter, dass das Signal ankommt, warum man das macht. Und es bedarf natürlich einer irgendeiner Art von Koordinierung von Organisationen, die dafür sorgt, dass es funktioniert. Leute in Kleingruppen in uninteressante Städte zu schicken und dann laufen die durch die Innenstadt, das ist in der Tat nicht so vielversprechend. Zu dem Punkt, ob es sozusagen eine allgemeingültige Strategie von Antifa- oder Anti-Nazi-Arbeit gibt, würde ich sagen, nein für uns, weil unser Ziel die möglichst breite und möglichst gute Vermittlung unseres Standpunktes ist. Da spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Nazi Aufmärsche oder Nazi-Aktionen verhindert werden. Aber ausgehend von der Prämisse, den eigenen Standpunkt stark zu machen und die auch an andere, an Bündnispartner die Möglichkeit zu geben, darüber zu reflektieren, was wir denen zu sagen haben, bedeutet natürlich, dass man immer im Einzelfall gucken muss, wie sind die Kräfteverhältnisse, wie ist die inhaltliche Ausrichtung von so einem Bürgerbündnis. Und da würde ich auch sagen, da gibt es noch mal ein paar Graustufen. Das ist so ein demokratisch nationalistischen Konsens gibt, da könnte man sich vielleicht noch drauf einigen, aber der kann ja auch ganz konkret sehr unterschiedlich aussehen. Und gerade in diesem bürgerlichen Bündnis jetzt zum 1. Mai hatte ich das Gefühl, dass da manche Bürger in ihrer Akzeptanz verschiedener Aktionsformen sehr weit gehen. Und das vielleicht sogar in der Tat, ohne dass da irgendwie Vorarbeit geleistet wurde. Allerdings hätte ich so ein bisschen noch die Frage, vor allen Dingen beim Antifa-AK von Alerta klang das durch, dass Antifa ganz explizit nur bedeutet, die Nazis irgendwie zurückzudrängen, denen ihre Aktionen zu vermiesen. Und ausgehend davon ist ja eigentlich das Vorgehen klar und es ist ja eigentlich schon ein Generalplan. Das würde nämlich bedeuten, Nazi-Aufmarsch oder Nazi-Aktion steht irgendwie an, also sucht man sich irgendwie alle Leute, die irgendwie was dagegen machen. Und dann, also das heißt sozusagen eigentlich so eine Maximalbündnisarbeit, oder? Also wenn das Ziel der Abwehrkampf gegen Nazis ist, dann heißt es doch eigentlich, man muss mit allen zusammenarbeiten, um den Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Gleich eine Antwort? Ja, wir sehen das halt ähnlich. Also klar, wir sehen halt, dass die Nazis auf jeden Fall gestoppt werden müssen. Allerdings sehen wir halt in der Gesellschaft nicht alle als Bündnispartner, da es für uns bestimmte Aktionsformen gibt. Also wir sind ja auf jeden Fall, prägt uns ein anarchistisches Weltbild und dadurch liegt uns schon sehr am Herzen, dass wenn Aktionen durchgeführt werden, dass sie halt von der ersten Person durchgeführt werden, über direkte Aktionen, also eine Massenblockade zum Beispiel ist erstmal nicht staatlich autorisiertes, es grenzt auch an die Rechtsstaatlichkeit und da die Leute setzen sich halt selber für ihre Ziele ein und das ist für uns halt eine Aktion, die wir unterstützen können. Allerdings haben wir mit, wenn das jetzt in einem anderen Falle wäre, in einer anderen Stadt, wo jetzt Parteien irgendwie so ein Bündnis dominieren und sowas nicht in Aussicht stehen würde, würden wir das auch nicht als Bündnispartner sehen, auch wenn die in dem Fall gegen Nazis wären. Außerdem ist es ja so, dass bei den bestehenden Kräfteverhältnissen innerhalb der Gesellschaft die Nazis zurzeit einfach nicht das größte Problem sind auch. Eine Frage richtet sich ja, glaube ich, auch an uns, wenn ich das richtig interpretiert habe. Und da ging es ja darum, wie vermittelt man denn radikale Inhalte? Und da muss ich auch ganz klar sagen, wir haben natürlich nicht den Masterplan für die befreite Gesellschaft und wie man da hinkommt. Und da kann man auch gerne ausführlich abwägen, was richtig, was funktioniert bei inhaltlicher Vermittlung. Aber ich glaube, dass durchaus es nicht ausreicht, gemeinsame Aktionsformen wie Blockaden zu machen, so wie ihr das vorhin dargestellt habt, dann gerät man mit der Staatsmacht in Konflikt und das radikalisiert einen. Ich würde sagen, das gibt einem eventuell die Bereitschaft, sich zu radikalisieren und sich in eine generelle Konfrontation mit oder in eine generelle Opposition zu dieser Gesellschaft zu stellen. Aber was man dann daraus macht, ist tatsächlich eine Frage von inhaltlicher Kritik. Und da muss man dann eben auch nicht dabei stehen bleiben, zu sagen, so, wir mobilisieren jetzt alle gegen Nazis, dann kriegen die von der Polizei auf die Mütze und dann sind das alles Revolutionäre. Das ist jetzt natürlich polemisch, das seht ihr auch nicht so, aber es ist ganz klar, dass man dabei nicht stehen bleiben kann, sondern dass danach eine inhaltliche Kritik nachgereicht werden muss und absolut notwendig ist. Aber allein eine inhaltliche Kritik, die dann natürlich da sein muss, reicht aber nicht. Es muss auch eine Ansprechbarkeit da sein für Leute, wo Risse in Köpfen, also nicht bildlich gesehen, weil so Aktionen entstehen. Also die ist, bei unserer Meinung nach, als erstes muss sie gegeben sein, dass man ansprechbar ist, um diese Kritik, ja nicht als erstes, aber um diese Kritik verurteilen zu können. Sie zu haben, alleine nützt nichts. Du musst Leute haben, mit denen du da in die Verhandlungen gehen kannst. Wir können das jetzt ein bisschen so weiter diskutieren, ich weiß nicht. Also, das könnte jetzt natürlich eine endlose Diskussion werden. Nee, gibt's gleich die offene Diskussion. Ich würde gerne den Genossen ganz rechts nochmal die Möglichkeit geben, was zu sagen und dann würde ich auch demnächst die Diskussion eröffnen, ja. Ja, vielleicht mal ganz kurz zu dem schon angesprochenen Papier von der Kampagne NS-Verherrlichung stoppen. Der antifaschistische Konsens, den ihr von der Fast Forward da so angemäkelt habt, das muss man sich, glaube ich, von Zeit zu Zeit mal wieder ins Bewusstsein rufen, wie sehr wir davon leben. So, also hier in Hannover können wir uns frei bewegen, wir können Plakate mit kritischem linken Inhalt in allen möglichen Kneipen, Clubs und so weiter aushängen, können coole linke Kulturveranstaltungen machen und so weiter. Wenn man jetzt irgendwo in der sächsischen Einöde ist, dann ist es da mit dem antifaschistischen Konsens schon nicht mehr sehr weit her. Und das ist schon eine ganz andere Situation, wie man sich da noch bewegen kann. Das eine dazu. Das andere ist es natürlich total super, wenn bürgerliche Kräfte von sich aus auf die Idee kommen, Nazi-Aufmärsche zu blockieren oder es in Zukunft einfach mehr übernehmen würden, dann haben wir mehr Zeit für andere Sachen oder für eine radikalere Kritik. Also wenn es einfach nicht unsere zentrale Aufgabe ist, da wo die Zivilgesellschaft, die sich so sehr selbst lobt, eigentlich nach eigenem Anspruch einschreiten zu müssen, wo wir an die Stelle der Zivilgesellschaft rücken, weil sie es nicht packt. Das wäre super, wenn sie es wieder selbst hinkriegt. Ja, ich würde dann gleich nochmal sowohl auf die Sachen von der AHA als auch von Avanti eingehen. Einerseits das mit dem antifaschistischen Konsens gerade, dass es den nicht überall gibt, völlig d'accord. Ich habe das ja auch jetzt so ein bisschen versucht, als Beispiel anzubringen, dass diese strategische Bestimmung, das als das Hauptziel in Hannover zu sehen, in Hannover deswegen gerade nicht hinhaut. In der sächsischen Schweiz sieht die Lage ganz anders aus. Davon abgesehen muss man natürlich auch vor Augen haben, dass es schon ein zynisches Lob für die bürgerliche Gesellschaft ist, dass wir uns hier noch relativ unbehelligt bewegen können, denn wir brauchen uns nichts vormachen. Wenn die radikale Linke eine reale Chance zur Veränderung der Gesellschaft hätte, würde der bürgerliche Staat auch deutlich vehementer und mit deutlich unschöneren Mitteln gegen uns vorgehen. Und mit diesen Worten würde ich jetzt die Diskussion eröffnen wollen. Ich frage mich erstmal, wie Avanti und Alerta zu der Einschätzung kommen, dass die Blockaden sich hier von alleine durchgesetzt hätten. Also zum einen würde ich sagen, in dem Bündnis war eine große Entschlossenheit da. So, da waren Leute, die auch gesagt haben, irgendwie keinen Meter. Aber da war nicht, also da hätten sich trotzdem Blockaden nicht von alleine durchgesetzt, ohne dass da linksradikale Kräfte interveniert hätten. Also da verstehe ich nicht so ganz, wie da Leute zu dieser Einschätzung kommen. Da hast du mich, glaube ich, ebenfalls verstanden. Ich habe genau das Gegenteil gesagt. Ja, ich Es war vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber ich würde sagen, man soll trotzdem nicht unterschlagen, dass es in Hannover schon einen starken antifaschistischen Konsens gibt. Es ist nicht von allein gekommen und es kam nicht auf einmal unser Oberbürgermeister Mitte dahin und hat gesagt, hier lasst mal blockieren. Sowas ganz sicher nicht. Und es bedarf auch natürlich linksradikaler Intervention in solchen Bündnissen, aber da gab es keinen großen Kampf, da gab es keine großen Scherereien, damit irgendwie CDU an den Rand zu drängen oder solche Geschichten. Das war ein Spaziergang, meiner Meinung nach. Kleinen Moment, es kommt das Mikro und dann kann man es auch besser hören. Ja, ich wollte eigentlich grundsätzlich einige Frage stellen, die hier nicht aufgestellt wurde, was mich eigentlich sehr, sehr wundert. Es geht doch hier darum, wie man den antifaschistischen Kampf führt, wie man sich zu den bürgerlichen Kräften verhält, wie man sich abgrenzt, was ist der Inhalt, was ist die Strategie der antifaschistischen Kämpfe. Und das zu diskutieren und nicht die Erfahrung der Weimarer Republik hier zu diskutieren, ist, finde ich, ganz fatal. Weil genau diese Fragen, weil wir sagen ja, der Faschismus ist ja ein Schoßhund der deutschen Imperialismus gewesen, ist und auch gewesen. Ja, dieses Gesellschaftssystem, der Nazi-Deutschland hervorgebracht hat, existiert praktisch in der gleichen Form, nicht mit den gleichen Personen, aber es hat sich ja nichts geändert. Es hat die gleichen Krupps, Thyssen, die gleiche Deutsche Bank und Farbwerke, die sind ja alle vorhanden. Die gesamte Verhältnisse wurden halt, diese Kontinuität findet statt. So, diese Nazis, die hier auftauchen, die kommen ja nicht auch aus dem Raumschiff, die greifen ja genau auf diese Traditionen, Erfahrungen, wenn man auch bedenkt, wie sie agieren, wie sie zum Beispiel 1. Mai missbrauchen oder für ihre Propaganda ausnutzen. Das ist genau die gleichen Substanzen, die auch in der Weimarer Republik, es gab eine ganz riesengroße gesellschaftliche Kräfte. Man muss die Erfahrung der KPD, die Thälmann-KPD, wirklich kritisch, aber auch solidarisch diskutieren. Was haben die gemacht? Wie sind sie vorgegangen? Es gab Streiks, auch die Nationalsozialisten haben auch gestreikt. Wie sollte man sich dagegen werden? Soll man das Parlament verteidigen, die Weimarer Parlament oder die Nazis? Es sind die genau, also nicht die genau die gleichen, aber ähnliche Fragen, die muss man wirklich sich klar machen und die aus den Erfahrungen lernen. Weil ich denke, das ist, wenn man die Diskussion hier guckt, ist eine der Mankos, die existiert, ist ja, man hat keine Zentrale, wie, also im Gegensatz zu damals, zu der Weimarer Republik, es gibt keine zentrale Kraft, die sich programmatisch sich geeinigt hat und agieren kann und klar im Kopf ist, wer sind die Feinde, wer sind die Freunde, wer sind die Bündnispartner. Genau das fehlt meiner Meinung nach in diesem antifaschistischen Kampf. Deswegen würde ich basierend auf dieser Erfahrung würde ich sagen, man muss, wenn man antifaschistischen Kampf betreibt, muss man unbedingt auch die gewerkschaftliche Linke einbeziehen. Man muss alle Kräfte einbeziehen. Man muss verstehen, dass der Kapitalismus, dieser Faschismus zwar Schoßhund, aber es ist nicht identisch. Es kann noch schlimmer kommen, wie wir ja auch gesehen haben. Man darf nicht sagen, okay, das ist alles gleiche Suppe. Es gibt Unterschiede, obwohl sie von einem sozusagen die Verhältnisse brechen, bringen diese Nazi-Kräfte hervor. Aber es gibt noch einen Unterschied zwischen der bürgerlichen Staat und der nazistischen Diktatur. Und das muss den Leuten klar gemacht werden und ein radikaler und wirklicher Kampf, einheitlicher und zentraler, muss, glaube ich, stattfinden. Ich werde noch später einige andere Aspekte sagen. Gut. Würde diese Frage grundsätzlich ins Podium setzen wollen. Quasi, was kann man aus der Geschichte der Weimarer Zeit lernen? Also ich würde zumindest sagen, die Antifa-Bewegung hat sich selbst ein Logo gegeben, das es seit 1932 gibt. Ein Logo, das in den 70ern von einer K-Gruppe wieder ausgegraben wurde, oder Anfang 80er, weiß ich gar nicht genau. Und in der Tat, das finde ich auch ein Problem der Antifa-Bewegung sozusagen, die fehlende geschichtliche Reflexion irgendwie, wo kommt man her und wie geht man mit dieser Geschichte um, wie geht man zum Beispiel mit diesem Logo um, was von der KPD kommt und was unter diesem KPD-Einheitsfront-Politik der Weimarer Republik steht. Das muss sich jetzt nicht vielleicht jede Antifa irgendwie verhalten, aber ein Verständnis dafür, ein Verständnis für das Gewordensein des eigenen Standpunkts ist eine Sache, die ich auf jeden Fall auch irgendwie in unserem Spektrum vermisse und deswegen ich auch solche Podiumsdiskussionen über prinzipielle Ausrichtung der eigenen Politik und Theorie total sinnvoll finde. Die Herleitung von den Faschisten in der Weimarer Republik, so vom Großkapital, ThyssenKrupp und so weiter, würde ich nicht so teilen. Da würde ich mich eher vielleicht in einer Position wie der von Fast Forward anschließen, die so ähnlich auch in unserem Aufruf zum 1. Mai formuliert ist, wo wir sagen, dass die Zumutungen, die der Kapitalismus für die Menschen bedeutet, diese Vereinzelung und die Ohnmächtigkeit gegenüber den globalen kapitalistischen Prozessen dafür sorgt, dass die Menschen als ideologischen Kit, als sozusagen letzte ideologische Bastion, an der man sich noch irgendwie festhalten kann, die Nation wählen oder ihr Volk oder wie auch immer. Ich glaube, ich würde da eher auf so einen Zusammenhang von faschistischer Ideologie und Kapitalismus hinarbeiten. Also dass der Kapitalismus das Bewusstsein der Menschen auf eine bestimmte Art und Weise formt, was sie irgendwie auf einer Bewusstseinsebene faschistische Ideologie annehmen oder produzieren lässt. Und ich fand das gut, dass Fast Forward da noch in ihr Input-Referat was zu gesagt hat. Ich glaube, von Avanti, ich bin sicher von Alerta, kam da, glaube ich, gar nichts zu, was Nazis mit der Gesamtscheiße zu tun haben. So für einen Notizblock vielleicht, dass man da vielleicht auch irgendwo was einfließen lassen könnte dazu. Ja, ich würde sagen, auf der abstrakten Ebene ist da eine Menge dran, was du gesagt hast. Konkret geht es natürlich heutzutage um andere gesellschaftliche Kräfteverhältnisse und dieses Wort, das ist jetzt schon irgendwie 10, 15 Mal gefallen und ich finde, so oft es gefallen ist, guckt sich diese Kräfteverhältnisse hier fast niemand so genau an und es wird ständig irgendwie total homogenisierend über das bürgerliche Lager geredet, als ob es da keine Unterschiede gäbe zwischen Gewerkschaften in einer zum Teil sehr linken Basis, auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht irgendwie einer CDU, die einen nahtlosen Übergang ins braune Lager hat. Und wenn man sich von den Bürgerlichen so abgrenzt, ein homogenisierendes Bild von ihnen zeichnet, die politische, strategische Trennlinie genau rechts von den eigenen Füßen zeichnet, dann hat man als Konsequenz keine Perspektive auf gesellschaftliche Veränderungen oder jemals zu sowas wie einer Revolution zu kommen. Und historisch kann man auch den großen Fehler der KPD in der Weimarer Republik, die SPD zum Hauptfeind zu erklären und als Sozialfaschisten zu bekämpfen, statt eine Volksfront mit ihnen zusammen gegen Nazis aufzumachen, auch so sehen. Was dazu sagen? Gut, dann war da vorne eine Meldung. Ich hab als erstes meine Anmerkung zu der Fast Forward. Ich fand das ja methodisch sehr gut von euch, dass ihr dem Ganzen erstmal eine Analyse des Faschismus vorweggeschoben habt. Was dann aber kam, fand ich ein bisschen, also ziemlich platt. Ihr habt Faschismus vor allem über Ideologie erklärt, wie sich die Insassen kapitalistischer Gesellschaft so ihren falschen Kopf machen, wie das vielleicht auch materialistische Ursachen hat und wie daraus Faschismus entsteht. Aber dafür, dass ihr euch eine kommunistische Gruppe nennt, war da, also fand ich, kein bisschen an der Kritik, die wirklich materialistisch ist, die irgendwie Faschismus, um das mal mit Schlagworten zu sagen, als Resultat einer Krise der herrschenden Klasse begreift, als Verselbstständigung der Exekutivgewalt all sowas als überhaupt als Form bürgerlicher Herrschaft, das kam bei euch gar nicht vor. Und da würde ich euch massiv widersprechen. Faschismus ist nicht nur irgendeine verselbstständigende Ideologie. Und als zweitens eine Frage, vielleicht an alle, kam gerade bei der Weimarer Republik schon so ein bisschen an. Ihr habt viel geredet über diese komischen Leute, die keine Mob-Action-Klamotten tragen und keine Nazis sind und am 1. Mai unterwegs sind. Die hießen irgendwie Sozialdemokraten oder Bürger, keine Ahnung, gemäßigte Linke, halt alles Leute, die irgendwie den Kapitalismus und Patriarchat, könnte man noch hinzufügen, nicht in seiner Gänze kritisieren, sondern so ein bisschen falsch finden. Und da meine polemische Frage, sind das die ersten Leute, die wir mit unserer Kritik erreichen können, oder sind das unsere größten Feinde? Ja, wir finden das natürlich total materialistisch, wie wir das abgeleitet haben. und zwar, um das nochmal kurz zu erklären, wir haben versucht darzustellen, was ist die Grundlage in einer kapitalistischen Gesellschaft dafür, dass es eine Sehnsucht nach kollektiver Identität gibt. Das haben wir durch die Vereinzelung der Individuen im Konkurrenzalltag und durch das stetig unsichere Überleben der Einzelnen und der Suche nach einem da versichernden Halt begründet. Und das schließt ja auch das, was du meintest, dass es auch was mit einer Krise des Kapitalismus zu tun hat, dass sich diese Positionen dann verstärken mit ein. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was ich dazu noch sagen wollte. Ich muss kurz nachdenken. Ach so, deine andere Frage. Und zwar ging es hier darum, ob das unsere größten Feinde sind oder nicht. Unser größter Feind ist unserer Auffassung nach der bürgerliche Staat und die kapitalistische Gesellschaft. Irgendwelche Sozialdemokraten sind selbstverständlich oder auch irgendwelche anderen Bürger nicht unsere größten Feinde. Und natürlich ist es sinnvoll zu versuchen, an solche Leute heranzutreten und sie zu überzeugen. Aber die Frage ist ja, wenn man generell feststellt, dass es eine Marginalisierung linksradikaler Inhalte in der Gesellschaft gibt, zieht man dann daraus die Lehre, dass man seine eigenen Inhalte quasi so stark reduziert, dass man nur noch auf die zugehen muss und die quasi da abholt, wo sie stehen, womit man sich erfahrungsgemäß nur ihren eigenen Standpunkt abholt? Oder versucht man da trotzdem noch mit einer vernünftigen Kritik von Staat und Nation reinzugehen? Und ich glaube, wenn man Leuten irgendwas erzählt, nur um anschlussfähig zu sein, was aber diese Kritik an Staat und Nation unter den Tisch fallen lässt, dann kommt man sicherlich auch nicht zu einer revolutionären Bewegung. Kann ich genau da direkt drauf sagen? Ja. Also ich frage mich dann, warum im Aufruf der Fast Forward nach Köln dann drin steht, die Pro-Köln ist das große Übel und die Leute, die zu den Massenblockaden hinmobilisiert werden und die da hingehen wollen, um den Kongress zu verhindern, sind das kleinere Übel, weil sie vielleicht noch nicht Kommunistinnen sind oder so. Also es widerspricht sich ja jetzt voll. Kannst du es nochmal, ich habe es gerade nicht ganz gecheckt, was du wolltest. Es gibt da diese Passage in Fast Forward oder vielleicht ist es auch von uns ganze Aufruf nach Köln im September letzten Jahres, wo vom kleineren und vom größeren Übel gesprochen wird. Ja, der Aufruf ist tatsächlich vom bundesweiten Bündnis ums Ganze und nicht von uns geschrieben. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, welche Stelle du meinst. Das mit dem kleinen und dem großen Übel hört sich eigentlich auch nicht nach einer Analyse an, die wir vertreten. Habe ich ja eigentlich auch versucht zu sagen, warum wir das nicht richtig finden. Was wir aber geschrieben haben in dem Aufruf ist, dass man verhindern muss, dass den ohnehin bestehenden Leichenbergen im Kapitalismus noch weitere Massaker und weitere Leichenberge hinzugefügt werden. Und was ja auch tatsächlich stimmt, dass es durchaus einen Unterschied macht, ob eine Migrationspolitik zum Beispiel von CDU und Pro-Köln geregelt wird oder von Rot-Grün. Da lohnt es sich natürlich schon, gesellschaftlich zu intervenieren, aber das ist immer nur, und da muss man sich auch ganz klar sein, eine Verschiebung innerhalb des Bestehenden und keine radikale Kritik an Staat und Nation an sich. Aber klar ist, dass man auch durchaus in diesem Feld der Politik, wo es ja darum geht, wie wird kapitalistische Vergesellschaftung organisiert, auch durchaus notwendigerweise bestimmte Dinge durchzusetzen hat, wie zum Beispiel, dass eine Migrationspolitik nicht darin besteht, möglichst alle Ausländer abzuschieben. Und grundsätzlich ist unsere Kritik daran, wenn man nur diese Politik macht, dass man dann eben an die ganz klaren Grenzen des kapitalistischen Staates und der kapitalistischen Staatlichkeit irgendwann stößt, weil man darüber nämlich nicht irgendwie den Staat an sich transformieren kann, weil der nämlich immer daran gebunden ist, sicherzustellen, dass die Reproduktion der kapitalistischen Gesellschaft weiter funktioniert. Und da würde ich auch vehement widersprechen, so einer Ansicht, die den Staat irgendwie als materielle Verdichtung von Kräfteverhältnissen und Ähnlichem sieht, weil natürlich klar ist, der Staat ist jetzt irgendwie nicht so ein Ding, was man einfach übernehmen kann oder umgestalten kann, sondern der hat seine ganz klare kapitalistische Funktion als Gewaltmonopolist. Kurze Erwiderung hier. Nochmal darauf antworten. Sonst würde ich nächste Frage einfach einleiten. Eigentlich habe ich zwei Fragen. Sollen wir die trennen oder soll ich die beide einfach stellen, die ziemlich voneinander getrennt sind? Zum einen möchte ich wissen, inwieweit sich die AAH von Avanti unterscheidet in der Position zum 1. Mai, was Bündnispolitik oder andere Politik in dem Rahmen angeht. Und zum anderen möchte ich nochmal auf den Herrschaftsbegriff von Alerta eingehen, inwieweit sich das von der normalen bürgerlichen Herrschaft unterscheidet, was denn jetzt das Wesen des Faschismus ist, also wie sich das unterscheidet. Ja, sage ich was dazu. Genau wie Avanti sind wir ja in diesem bürgerlichen Bündnis drin und machen mit denen auch die Massenblockade, das ist richtig, wir rufen dazu auf, wir unterstützen das. Ich glaube, der Unterschied ist einerseits ein anderes Interesse daran, warum man das macht. Wie gesagt, unser Ziel ist es, also der Grund, warum wir in dieser Form mit den Bürgern und Bürgerinnen zusammenarbeiten, und damit meinen wir jetzt, ist es klar, dass es unglaubliche Unterschiede gibt. Das haben wir gerade im direkten Vollkontakt, merkt man das sehr doll. Das Bündnis Bund Stadt Braun hat sich dann ja auch noch ein bisschen abgespalten. Diese Blockade-Leute, das sind ja inzwischen auch nicht mehr alle Bündnisleute, was denke ich auch ein Resultat unserer Arbeit da ist. Das machen wir, um unsere radikale Kritik zu formulieren und um die Leute in Kontakt damit zu bringen. Und nur solange das funktioniert, macht es für uns Sinn, da an der Stelle zu arbeiten. Solange wir das benutzen können, um unsere eigene Propaganda, eine Plattform zu geben. Von dem Punkt, den ich vorher meinte, dass Nazi auf Marsch verhindern natürlich trotzdem eine super Sache ist und dass es Sinn macht, das zu machen, mal ganz abgesehen. Warum Avanti da, also welche Motivation das treibt, ich finde, das wird in der Tat im Konkreten, also ganz konkret darin, wie jetzt diese Vorbereitungen auf den 1. Mai laufen, auch nicht ganz deutlich. Unserer Meinung nach ist mit diesen Massenblockaden für uns, für unsere Sache nichts zu reißen, für unseren Standpunkt. Das ist ein effektives und gutes Mittel, wie gesagt, erstens um den Leuten irgendwie das individuelle oder das kollektive Erlebnis von einem gegen sie gerichteten Gewaltmonopol spüren zu lassen und ein effektives Mittel, um den Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Unsere inhaltliche Kritik, die sehen wir eher durch andere Aktionsformen vermittelt. Darum rufen wir auch noch zu dezentralen Aktionen auf. Ja, vielleicht mal gleich dazu. Uns geht es einmal natürlich darum, wie wir schon gesagt haben, diesen Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Ein weiterer Punkt, der da, glaube ich, wichtig ist, ist Leute, die da sich politisieren oder jetzt das erstmalig in Hannover überlegen, ihre Grenzen ein bisschen zu erweitern, nämlich einfach nicht zum Bund Stadt Braun am Rathaus zu gehen oder auf dem Klagesmarkt, sondern sich aktiv auf die Straße zu setzen, zu ermutigen, das selbst in die Hand zu nehmen, also nicht den Staat zu fragen, sondern selbst zu sagen, wir stellen uns den Nazis in den Weg und gehen da aktiv gegen vor. Jetzt habe ich auch den Faden ein bisschen verloren. Das ist also eine momentane Bestimmung, dass wir jetzt gerade an der Stelle sind, dass wir nicht davon ausgehen, dass die bürgerlichen Gruppen oder die Basisgewerkschaften von alleine diese Blockaden stemmen. Also wir gehen davon aus, dass man sich da richtig engagieren muss und Leute ermutigen muss, diesen Schritt zu gehen. Also dass es noch kein Selbstläufer ist. Und außerdem sehe ich nicht, dass diese dezentralen Aktionen, die die AHA sonst noch plant, automatisch irgendwie eine radikale Gesellschaftskritik vermitteln. Also davon sind sie weit entfernt, würde ich sagen. Und den Leuten, mit denen wir das zusammen vorbereiten, können wir auch sagen, was wir für Vorstellungen haben und dass es uns nicht um eine bessere SPTE geht oder sowas, sondern schon um eine Revolution. Bin ich dran oder? Nee, klar, Moment, ich habe. Es gab noch einen zweiten Teil in der Frage bezüglich unserer Machtdefinition und dem Kern des Wesens des Faschismus oder so. Ich gehe erstmal auf dieses Machtding ein. Ich würde so sagen, es gibt keine gültige gesellschaftliche Definition von Macht. Wenn man sich umhören würde, würden die meisten Leute erstmal Macht als was ganz Böses begreifen. So, Macht ist das, was unterdrückt und uns zurechtweist. Das glauben wir nicht. Wir glauben, Macht ist einfach erstmal Möglichkeit. So, was damit geschieht oder auch nicht, ist eine andere Sache. Dann geht Macht für uns nicht von irgendeinem Punkt aus, nicht von irgendeinem Staat, nicht von irgendeinem Kapitalisten, sondern Macht durchzieht uns alle. Macht muss auch erstmal gesellschaftlich irgendwie legitimiert werden. So, selbst die Macht des Staates, jedes einzelne Gesetz ist in irgendwelchen diskursiven Verhältnissen entstanden, zurückgedrängt worden und so weiter. Und ja, kommen wir dann jetzt mal zum Wesen des Faschismus. Gut, kurz zum Faschismus, zum Wesen des Faschismus. Wir sind uns im AK, haben wir selber keine direkte Antwort darauf, was der Faschismus ist. Aber wir können ihn halt selber nicht greifen. Wir können halt sagen, es ist eine Utopie, die auch bestimmte Ideologeme vertritt, die wir auch greifen können. Wir wissen, dass diese Ideologeme unseren Positionen und unseren Vorstellungen von einer gerechten Welt diametral gegenüberstehen. Also wir können uns überhaupt nicht mit denen vereinheitlichen. Zu diesen Ideologien gehören also unserer Meinung nach halt die Fixierung der Gesellschaft auf ein Führerprinzip, dann halt die Massenformation nach autoritärem Prinzip, Militarisierung der gesamten Gesellschaft bis hin zur beinahe totalen Assimilation der Zivilgesellschaft. Dazu kommt dann meistens noch ein Ensemble von Zeichen und Symboliken, die halt Jugend und die Neugeburt der Nation halt verherrlichen. Das sind halt Ideologeme, die im Faschismus halt immanent sind. Dazu gibt es halt noch spezielle Spezifika des Faschismus, wie den Nationalsozialismus hier in Deutschland speziell. Aber wir finden halt eine materialistische Analyse oder nur eine materialistische Analyse zum Faschismus reicht nicht aus. Wir versuchen das halt möglichst breit zu streuen. Also ich habe jetzt noch nicht den Unterschied verstanden zwischen liberal-bürgerlicher Gesellschaft und Faschismus bei euch. Und was ich verstanden habe, ist, dass ihr eine Gesellschaftsanalyse alleine irgendwie von Ideologien heraus anstellen wollt oder so. Also eine, das hat wirklich überhaupt nichts Materialistisches, nee. Ja, das stimmt. Eine bürgerliche Gesellschaft in dem Sinne ist für uns auch eine Ideologie, die halt in dem Sinne aber halt andere Ideologeme vertritt. Die macht sich halt dem Staatsgedanken untertan, also dem Leviathan-Gedanken, wie es halt in der Formation des neuen absolutistischen Staat, also wie der moderne Staat sich in dem Absolutismus formiert hat. Das ist halt der bürgerlichen Gesellschaft immanent, das überspitzen die Faschisten. Allerdings ist halt in der bürgerlichen Gesellschaft ganz klar nicht die absolute Militarisierung der zivilen Gesellschaft gegeben. Dazu auch nicht das absolute, also die Massenformation nach autoritärem Prinzip oder so, sondern ja, halt nach anderen ideologischen also nach anderen utopistischen Zielen quasi. Mir ist halt zum Beispiel, was weiß ich, Pluralismus, egalitär, Staat und so weiter. Die Frage? Also eine Anmerkung sei mal erlaubt zu einem Thema, was mir entschieden zu kurz kam bisher, nämlich Nationalismus. Kurz mal eine These dazu. Ich würde behaupten, dass Nationalismus durch und durch Normalzustand von Leuten ist in dieser Gesellschaft. Also das ist etwas, eine Vorstellung, mit der nahezu alle Leute, wenn man sich umguckt mal, fängt schon im eigenen Bekanntenkreis an, rumlaufen. Die Vorstellung, sie gehören ganz selbstverständlich zu dem Kollektiv, die Deutschen. Und daraus ergeben sich für sie ein paar Sachen. Ja. Es gibt eine politische Öffentlichkeit, in der wie selbstverständlich alle Themen immer entlang der Frage diskutiert werden, was hat Deutschland davon, was macht das für den deutschen Erfolg? Ja. Und wo die Moral von Leuten daran diskutiert wird, wie gut sind die so eingestellt, dass die ihre eigenen Interessen relativieren an irgendwas. Ja? Also sich schön gesittet verhalten, sich realistisch verhalten mit dem, was sie fordern oder sich wünschen und so weiter und so fort. Das durchzieht alles. These mal hingestellt. Und ich behaupte tatsächlich, dass Nazis im Wesentlichen nichts anderes sind als Leute, die diesen Gedanken radikal auf die Spitze treiben und die finden und ernsthaft vertreten und das vorantreiben, dass Deutschland viel zu viele Kompromisse macht noch mit anderen Ländern, dass die Aufopferung, die von den Bürgern für diese deutsche Sache verlangt wird, überhaupt noch nicht radikal genug ist, ja, dass die gar nicht weit genug gehen kann, dass das eigentlich jeder ein Soldat sein sollte und so weiter und es gar keine Gewerkschaft geben sollte und so weiter. Und natürlich ist das eine ekelhafte Zuspitzung von Nationalismus, gegen die auf die Straße zu gehen und der sich entgegenzustellen, eine gute und eine wichtige Sache ist. So. Und was heißt das jetzt? Da steht man da. Da steht man auf der Straße mit lauter Leuten, die da aus ganz anderen Gründen stehen. Und das ist auch angesprochen worden, richtiges Stichwort, Leute, die zum Beispiel um das Ansehen Deutschlands, um das Ansehen dieses Standorts bemüht sind, ja. Leute, die eine andere, eine anständige, demokratische, nationalistische Moralisierung der Jugend wollen und so weiter. Mit denen steht man da gemeinsam. Und die Frage ist doch nun, was will man machen, um nicht sozusagen eine Masse mit denen zu sein? Und da wäre mal mein Tipp und mein ganz konkreter Vorschlag, mal ein Flyer oder ein Transparent oder eine Parole zu machen gegen diesen Normalzustand, zu dem es dazugehört, dass alle Nationalisten sind und etwas gegen den Nationalismus vorzubringen. Das fände ich mal eine ganz gute Sache und ich würde gerne mal hören, ob es die Idee oder die Absicht gibt von den Gruppen hier auf dem Plenum, auf dem Podium zu diesem Thema mal was zu sagen. Fände ich ganz schön. Ja, ich fange direkt mal an. Größtenteils Zustimmung. Wir haben ja auch versucht, das so ein bisschen ähnlich anzudeuten in unserem Input-Referat. Und wir werden nicht nur Parolen und Flugblätter gegen den ganz normalen Nationalismus machen, sondern gerade auch zu diesem Thema am 30.04. eine Veranstaltung in Hannover, wo es genau darum gehen soll, nämlich um das Verhältnis von ganz normalem demokratischem Nationalismus zu faschistischer Ideologie. Da haben wir uns 4 Referenten zu eingeladen und dementsprechend, ja, natürlich, das Thema ist total wichtig und das versuchen wir auch zu bearbeiten. Ja, ich finde ja, an der Analyse ist ja natürlich viel Wahres dran. Das können hier eigentlich, glaube ich, so in den groben Zügen alle unterschreiben. Die Frage ist ja, was man für Konsequenzen daraus zieht. Ich finde es jetzt nicht richtig, daraus die Konsequenz zu ziehen, nicht mit Leuten gegen Nazi-Aufmarsch zusammenzuarbeiten, weil sie bei der WM für Deutschland gejubelt haben. Ich finde das natürlich doof, dass das Leute machen, aber ich arbeite doch lieber mit ihnen zusammen, wenn sie auch wie ich gegen Nazis sind und konfrontiere sie dann in der konkreten Zusammenarbeit auch mit Argumenten gegen Standortnationalismus und andere nationalistische Ideen. Wollte ich dir auch nicht erstellen. Ich wollte nur jetzt darauf hinaus, welche Konsequenzen zieht man jetzt daraus? Und da liegen, glaube ich, jetzt zwischen den Gruppen auf dem Podium ziemliche Unterschiede. Ja, und ich würde, glaube ich, schon noch mal festhalten, dass es zwischen einem bürgerlichen Standortnationalismus und dem Nationalismus der Nazis noch mal einen ganz gewaltigen Quantensprung gibt. Also wenn man jetzt Nationalsozialismus oder Elemente des Nationalsozialismus, gerade in den Antisemitismus, der da immer eng mit verbunden ist mit dem Nationalismus der Nazis, als eine Art kollektiven Wahn interpretiert, ist das schon noch mal ein ganz grundsätzlicher Sprung. Und das ist auf einer ganz anderen Ebene von Gefährlichkeit. Einmal das, sonst zum Zusammenarbeiten, ja, ich würde auch mit, ich glaube, ein Deutschland-Fähnchen wäre mal zu viel. Da wäre dann Feierabend auf jeden Fall auf der Blockade. Also das würde ich auch nicht mehr dulden so. Die Frage ist wiederum, die ich dagegen so ein bisschen stellen möchte, wie kommen Leute überhaupt zu dem Bewusstsein von Nationen? Und ich glaube, da ist ihnen einfach zu sagen, das hier ist die reine Kritik und die schluckt ihr und dann reden wir weiter, dass das nicht der richtige Weg ist. Oder vielleicht nur einer der richtigen Wege ist, vielleicht auch kein ganz falscher Weg. Also es ist ja auch gut mal zu sagen, so hier stehen wir. Aber es ist auch für viele Leute, glaube ich, ein mühseliger Weg durch erstmal irgendwelche Jugendorganisationen, irgendwelche komischen Umweltschutzsachen, wo man sich politisiert und dann vielleicht bei einer besseren Kritik ankommt. Ich würde dem Einwurf, dass der Nationalismus dazu kurz kommt, dem würde ich zustimmen. An dem Tag selber hat es linksradikale Bündnis, in dem wir auch drin sind, hält eine, auf einem dieser großen Blockadepunkte gibt es so eine ganz große Bühne und da haben wir durch unsere Mitarbeit mit den Bürgern die Möglichkeit, genau da auf solche Aspekte einzugehen. Ich finde auch, dass, also dieses Angebot, also diese Menschen mit der Kritik zu konfrontieren, die man in ihrem Nationalismus hat, die finde ich total wichtig und ich finde nicht, dass das ein unglaublicher Unterschied ist zu dem Nationalismus, den die Nazis formulieren. Es ist der gleiche Nationalismus. Es ist nur die Frage, wie weit man da geht und welche humanistischen Ideale man auf dem Weg hinter sich lässt. Aber prinzipiell für mich hat es die gleichen gesellschaftlichen Ursachen und rekurriert auf die gleichen Phänomene in der Gesellschaft. Man muss also mit ihnen zusammenarbeiten, aber sie dann auch in der Zusammenarbeit irgendwie mit der Kritik konfrontieren. Das würde ich unterschreiben, was Avanti gesagt hat. Wüsste aber gerne, wie das bei euch aussieht. Also ich finde, man muss es dann auch machen. Keine Ahnung. Ich, ganz kleines Beispiel so, aber unser Aufruf zum 1. Mai besteht daraus, dass wir erklären, warum wir dieses Motto Bunt statt Braun ganz, ganz schlimm finden. Und im zweiten Teil geht es darum, wie wir unserer Analyse, woher diese faschistische Ideologie kommt, was das damit zu tun hat, das ist jetzt schon ein paar Mal gesagt worden, sowohl von uns als auch von Fast Forward. Ich finde sowas zum Beispiel, es ist nur ein Aufruf, ne? Aber es ist ein Argument von einer kritischen Abgrenzung innerhalb unserer Zusammenarbeit mit bürgerlichen und demokratischen Kräften. Und ich finde, ich habe den Avanti-Aufruf jetzt nicht hier, aber soweit ich mich recht entsinne, sehe ich da nichts dergleichen. Du wirst schon was finden. Ja, ich, upsala, ich könnte da gleich mal einspringen, ich habe den nämlich hier und kann das nochmal beispielhaft belegen. Das ist nämlich, ich würde mich da dem Punkt der AHA anschließen, dass dann gesagt wird, wir bringen denen unsere Position näher, aber in dem, was man veröffentlicht, da tatsächlich ziemlich wenig an radikaler Kritik oder an Nationalismuskritik übrig bleibt. Denn erstmal ist es insofern ein klassischer Aufruf, als das 90% dreht sich darum, was machen die Nazis gerade. Und dann am Ende gibt es noch diesen Abschnitt, gegen Nazis alleine zu sein, reicht nicht. Und dann steht da, zum Beispiel treiben etablierte Parteien mit Standortlogik und Leitkulturdebatte rassistische Vorurteile voran. Das ist ja erstmal korrekt, aber es leistet keine Bestimmung vom Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Nationalismus. Und dann könnte man daraus ja auch einfach schließen, na gut, dann müssen wir halt hier ein paar Parteien wählen, die nicht so sehr rassistische Politik vorantreiben. Dann wird daraus aber auch noch geschlossen, dass das schlecht wäre, weil diese Politik, ist wieder ein Zitat, erleichtert es den Nazis, ihre menschenverachtenden Positionen öffentlich zu äußern und Rückhalt dafür zu finden. Das heißt, das wird hier direkt daraus geschlossen, das wird daran kritisiert, dass es die Position der Nazis stärkt und nicht daran, dass es schon an sich total falsch wäre. Und es wird auch nicht dargelegt, warum es schon an sich total falsch ist. Es wird eben festgestellt und gesagt, und das stärkt auch die Nazis. Das heißt, es ist auch wieder böse, weil es die Nazis stärkt. Letzten Endes wird dann daraus auch noch geschlossen, dass man gerade deswegen gegen die Nazis vorgehen sollte. Und für mich wäre der Schluss daraus, selbst wenn man das so sieht, dass das Hauptproblem ist, dass die Parteien Rassismus vorantreiben, wäre der Schluss daraus ja nicht, und deswegen müssen wir ganz hart auf die Nazis draufhauen, sondern der Schluss daraus wäre, und deswegen müssen wir die Parteien dafür angreifen, dass sie diese Politik vorantreiben. Und das wird hier einfach nicht geleistet in diesem Aufruf. Dementsprechend schließe ich mich da der AHA an, dass da zwar der Anspruch heute geäußert wurde, auf dem Podium die radikale Kritik zu formulieren, aber dass ich die bei Avanti aus dem Aufruf nicht rauslese. Ja, ich bin Sabine und ich bin auch von Avanti und arbeite da auch in, mit den Genossen von der AHA und anderen mit im Umzinglungsbündnis. Und es ist einfach, ein Flugblatt zu nehmen und dann es zu sezieren. Es ist aber eben auch so, dass Avanti tatsächlich nicht nur zu dem 1. Mai arbeitet, sondern seit Jahren. Und man könnte eine ganze Menge Publikationen von uns mal durchlesen, da würde man auch das finden, was man sucht. Das dazu. Das ist natürlich auch so, wenn man irgendwas immer sucht, dann wird man es auch finden. Und ein Punkt dazu auch nochmal zur Erläuterung. Ich finde die Einschätzung, dass das in Hannover mit Blockaden alles ganz Sutsche ist und dass die Bürger das ja schon von alleine machen würden, nicht richtig. Und es ist auch nicht richtig, in dem Zusammenhang schon von der SPD zu sprechen, weil es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Bündnis Bund Stadt Braun, die eben ihr Kaffeetingelchen da am Klagesmarkt machen und relativ wenigen anderen Gruppen, die tatsächlich in dem Umzingelungsbündnis sind. Und es ist auch nicht so, dass die Gewerkschaften das immer schon von alleine wussten und gelernt haben. Und das war zum Beispiel auch ein Teil unserer Arbeit von Avanti, die eben nicht am 1. Mai war, sondern die seit Jahren eben ist, dass wir mit den Gewerkschaften eben zusammengearbeitet haben, dass wir da schon Veranstaltungen zugemacht haben, dass sich die Gewerkschaften auch damit schon im Vorfeld beschäftigt haben. Es ist eben nicht so, dass eben alles vom Himmel fällt. Und es stimmt, es ist ganz schrecklich wenig in dem Vergleich zu dem, was wir noch alle wollen. Das ist auch richtig. Aber wir sollten uns auch nicht zu viel Hoffnung machen, dass das schon läuft, wenn wir da ein paar SPD und ein paar Gewerkschafter hinstellen und dass wir uns dann um bessere Sachen kümmern können. Dann war da hinten noch eine Meldung. Ja, ich weiß auch gar nicht genau, wie ich anfangen soll. Also ich habe so ein paar Kritikpunkte erstmal überhaupt in mittlerweile über die Jahre hinweg. So für mich im Allgemeinen so an Antifa. Und da ich immer auch dieses Ganze, also ich bin selber eigentlich daran tätig, aber was ich halt finde, ich höre erstens immer dieses Wort bürgerlich, gesellschaftlich, Revolution. Wenn ich mich hier erstmal so umgucke und es wird von Migration und sowas gesprochen, dass ich hier halt kaum Migranten erstmal sehe, dass ich erst dann dazu komme, finde ich, dass diese ganze, ja, würde ich sagen, ein Großteil der ganzen Antifaschistinnen auch aus einer bürgerlichen Mittelschicht kommt. Ich weiß immer gar nicht, wo dann da so Kritikpunkte eigentlich auch so anfangen. Da ich der Meinung bin, dass sich gerade im Bereich der radikalen Linken eigentlich total viel um uns selber dreht. Also, dass wir quasi wie so eine Disco-Kugel irgendwo rumdrehen, ein bisschen leuchten, aber im Endeffekt halt nicht so viel passiert. Wir in unseren Elfenbeintürmen sitzen, was unsere UJZs oder AJZs oder was auch immer sind, von daraus ein bisschen agieren und dann uns darüber irgendwie Small zerreißen über die Bürgerlichen und hin und her und wer und was mit wem macht. Ich finde den Ansatz erstmal ganz gut von Avanti und von der AAH auch in vielleicht bürgerliche Initiativen anzusprechen, denen zu sagen oder versuchen mit denen zusammenzuarbeiten. Allerdings weil man irgendwie auch vorankommen muss, weil wir uns halt einfach, finde ich, total isolieren mit dem ganzen Kram, was wir machen und nicht nach außen treten. Und das Interessenfeld natürlich auch immer nur auf so eine gewisse Moderne gesteckt ist. In den letzten Jahren war es halt Nazi-Scheiß, um den sich viel gekümmert worden ist, so antirassistische Sachen, da hat sich eigentlich ja kaum irgendwie, ist ja kaum was nach außen gekommen von uns, also jedenfalls nicht wirklich viel. Also es ist nicht schick. Und das andere Ding ist, wenn ich immer dieses Wort höre, revolutionär und hin und her, ey, ich kann es irgendwie nicht mehr hören, weil was ist denn im Endeffekt an uns revolutionär? So, ich sehe außer, dass wir bei einer, Anti-Nazi-Sache, ja, wie jetzt, da wird einerseits kritisiert, ja, es geht nicht nur um Nazis, so, das ist eigentlich eine Nebensache, aber im Endeffekt ist es immer unsere einzige Plattform, wo wir es mal schaffen, irgendwie auf die Straße zu kommen. So, mit allen anderen Themen, da hört man noch gar nichts von uns, da hört man weder was von der Avanti, die mit den Gewerkschaften oder irgendwas da zusammen macht, weil ich meine, was ist da schon in der Gewerkschaftspolitik oder überhaupt von irgendwelchen Gruppen? Da passiert ja einfach gar nichts. Also ist das auch wiederum eine Plattform. Was kommt danach oder was passiert überhaupt? Und das ist für mich einfach ein Kritikpunkt. Und ich kann dieses revolutionäre Gequatsche, ey, ich kann es nicht mehr ab so. Ja, da sollen doch mal die Revolutionäre antworten. Kann ich gern was zu sagen. Also wir sind in einer ganzen Menge Bereiche unterwegs als Avanti, in verschiedensten Sozialbündnissen, in den unterschiedlichen Avanti-Städten, in den Bündnissen gegen die Klimapolitik, also dieses Klimacamp in Hamburg vielleicht ist euch ein Begriff. Wir sind in antimilitaristischen Auseinandersetzungen unterwegs. Also das ist, und im Bildungsbereich sind wir gerade ziemlich viel unterwegs. Also es ist nicht auf Antifa beschränkt, wir haben viele andere Schwerpunkte und ich finde das ganz spannend, die Frage mal aufzugreifen. Ja, wir reden von revolutionär, weil wir tatsächlich eine kommunistische Gesellschaft anstreben und uns überlegen, wie kommen wir dahin, mit welchen Leuten zusammen und mit welchen gesellschaftlichen Gruppen zusammen kann man Stück für Stück oder in der Revolution dieses System umwälzen so. Und da würde ich gerne auch von den anderen Gruppen mal was zu hören. Reihe nach, würde ich sagen, ne? Also vielleicht ganz kurz, wir gehen davon aus, dass es eben wirklich nur mit Bündnispartnerinnen geht, dass nicht alle sich uns anschließen werden. Ich würde erstmal zu dir sagen, ich würde dir da in großen Teilen auch zustimmen. Ich finde es oft ziemlich traurig, dass die radikale Linke nur aus, oder größten Teil, zu einem sehr großen Teil aus weißen Mittelschichts heterosexuellen Männern besteht, so. Ist so eine Sache, ne? Zum Beispiel, wieso hat es keine Gruppe geschafft, eine Frau auf die Bühne zu bringen? Müssen wir uns alle fragen, so. Insofern ist das durchaus ein berechtigter Einwurf, so immer schön von revolutionär reden und dann irgendwo hört es dann halt auf. Ja, und eure Frage jetzt so mit einem Satz zu beantworten, wie kommen wir zur revolutionären Gesellschaft? Gute Frage. Zwei Sätze sind da auch drin. Oh. wir glauben erstmal, dass eine andere Wirtschaftsordnung allein da noch nichts raushaut. So, und glauben weiter, dass es auch nicht der Schritt in die andere Gesellschaft ist, die uns was bringt, sondern es geht darum, gesellschaftlich den Gedanken zu verankern, dass es immer weitergehen muss. Weil mit irgendwie jedem Herrschaftsverhältnis, was man irgendwie mal halbwegs in den Griff kriegt, wird man 5 neue finden, denke ich mal. Ja, dass wir momentan nicht besonders revolutionär wirken können alle, ist, denke ich, kein Geheimnis. Wenn wir von Revolution oder von revolutionär reden, formulieren wir damit ja erstmal einen Anspruch, der sich daraus ergibt, wie man diese Gesellschaft analysiert hat und dass man eben zu dem Ergebnis kommt, dass eine revolutionäre Umwälzung und eine Vergesellschaftung von Produktionsmitteln, da würde ich durchaus sagen, dass diese Ebene ein ganz zentraler Schritt ist, im Gegensatz zu dem, was die Alerta gerade gesagt hat. Dass wir keine Revolution machen, liegt ja in erster Linie daran, dass das außer uns paar Deppen hier oben eigentlich niemand möchte. und den paar Leuten da unten. Und darum geht es für uns schlicht und einfach darum, versuchen es herzustellen, dass nicht nur wir, sondern möglichst viele Leute eben diese kommunistische oder antikapitalistische oder wie auch immer man das nennen möchte, Gesellschaft machen wollen. Und welche Mittel dazu die richtigen sind, da haben wir, wie gesagt, keinen Masterplan. Wir sehen nur, dass gewisse Mittel offensichtlich scheitern müssen, weil sie darin landen, das Bestehende zu affirmieren, sind aber gerne für Diskussionen darüber, wie man denn da hinkommt, absolut offen. Also erstmal vorweg, das mit der Revolutionär ist natürlich immer eine Phrase, ist natürlich ein bisschen Wunschdenken einer kleinen Linken, irgendwie in einer nicht vorrevolutionären Situation. Nochmal von vorne? Okay, also das Wort Revolution ist natürlich immer so ein bisschen Phrasendrescherei. Muss auf den Zettel gucken. Es ist eine Phrasendrescherei in einer Situation, die nicht vorrevolutionär ist. Wenn man eine kleine marginalisierte Linke ist, die gerne was ganz anderes will. Das ist natürlich ein Stück weit Verbalradikalismus und ein Stück weit sich abgrenzen. Es ist aber schon auch ein Ziel, eine Formulierung, dass man schon etwas anderes will. Ohne die man halt auch nicht vorankommt. Und die Frage dann, mit wem man da zusammenarbeitet und wem nicht, muss man halt gucken. Die Bündnispolitik ist relativ schwierig zu gucken, wer ist denn überhaupt kritisch. Also man muss die Leute dazu bringen, sich zu bestimmten Punkten zu äußern. Und das gelingt nicht, indem man irgendwie ihnen gut zuredet, dass das total gut ist, was sie gerade machen und wir pushen das voll, sondern da muss man auch versuchen, inhaltliche Kritiken reinzukriegen. Und zu den verschiedenen Themenfeldern, was gesagt wurde, dass nur Antifa zündet und dass nur da irgendwie wie artikuliert wird, es läuft unglaublich viel. Also ich glaube, alle der Gruppen hier auf dem Podium macht zu verschiedenen Themen irgendwas. Da fehlt die Mobilisierungsmasse, um dass man in die Medien kommt. Es ist halt die Frage, ob Kontinuität da nicht vielleicht etwas Wichtigeres ist. Das muss man halt abwiegen. Aber das ist der Punkt der Kritik, kann nicht an die Gruppen auf dem Podium alleine gehen. Natürlich kann man immer mehr und besser machen, das ist keine Frage, aber es ist nicht hip, es ist jugendkulturell nicht so angesagt, am Abschiebeknast zu stehen und da irgendwie versuchen, dass dieses scheiß Ding wegkommt. Das ist halt nicht angesagt, sondern es ist angesagt, irgendwie sich mit den bösen Nazis zu hauen, was erstmal gut ist, aber darüber hinaus leider nicht so viel. Das ist ein großes Problem und das ist ein Mobilisierungsproblem bei uns oft. Aber warum richtet ihr eure Politik nur auf so eine ganz bestimmte Zielgruppe aus, zum Beispiel auf so Jugendliche, erlebnisorientiert, mit Kapuzenpullis unterwegs? Meint ihr irgendwie mit einer Zielgruppe von 15- bis 25-Jährigen kann man Revolution machen oder wie kommt ihr da drauf? Also erstmal richten wir unsere Politik ja nicht nur darauf ab, wir machen bei diesen Blockaden mit euch zusammen mit, wo die Zielgruppe, glaube ich, vielleicht in einem ähnlichen Altersspektrum, aber vielleicht mit anderen Klamottenmarken liegt. Ich finde, also natürlich kann man da euch, es ist richtig, diesen jugendbewegten, identitären, subkulturellen Zusammenhang, der sich oft irgendwo im Bereich Jugendantifa bildet, den zu kritisieren. Das kann man, finde ich, so oder so machen. Da gibt es auch noch Unterschiede, da gibt es auch durchaus noch ein paar Graustufen. Die Frage ist, finde ich, auch, wie macht man, also eine der großen Vorteile von so ganz traditioneller Antifa-Arbeit, finde ich, ist genau diese Jugendarbeit, die total gut funktioniert. Und wo die verschiedenen Versuche, über diese Antifa-Sache hinauszukommen, wofür jetzt sozusagen hier auf dem Podium sinnbildlich ums Ganze und interventionistische Linke stehen, kein Alternativkonzept zu haben. Also es gibt keine Art von UG oder von IL Jugendarbeit, die sich groß irgendwie qualitativ unterscheiden würde von dem, was irgendwie Antifa seit, keine Ahnung, 20 Jahren machen. Unsere Politik richtet sich aber nicht nur jetzt bei den Blockaden, nicht nur an jugendliche Riot Kids, sondern ja auch ansonsten. Die letzten 1. Mai, da waren wir in Diskussion mit den Gewerkschaften, haben wir auch Veranstaltungen gemacht mit Gewerkschaftern zusammen, wo die Minderheit des Publikums, und zwar eine sehr, sehr kleine Minderheit, von diesem Spektrum, von dem du gerade geredet hast, kam. Und da waren durchaus, sind im Zusammenhang mit unseren antikapitalistischen Blogs auf den 1. Mai Gewerkschaftsdemos durchaus auch andere Spektren reingewirkt. Irgendwie derlei Beispiele gibt es viele, so an 1. Mai kann man es halt schön festmachen, weil das dieses Jahr ja unter einem anderen Vorzeichen steht. Außerdem hat die Jugendarbeit, also mit Jugendlichen als Zielgruppe, den Vorteil, dass wir selber irgendwie aus dem jugendkulturellen Spektrum kommen und dadurch eine gewisse Authentizität haben. Wenn wir jetzt irgendwie in einen Panda-Bären-Club gehen und keine Ahnung von Panda-Bären haben, können wir denen auch nichts von Revolution erzählen. So, dann bringt sie die zu nichts. Um mal ein anderes Thema anzuschneiden, alle Welt redet ja von der kapitalistischen Krise. Gibt es da Perspektiven für die Gruppen, die auf dem Podium sitzen, das innerhalb dieses Diskurs um den 1. Mai irgendwie einzubringen? Also den Antifaschismus mit einem antikapitalistischen Ding irgendwie zu kombinieren und dann auf die kapitalistische Krise einzugehen? Also konkret jetzt im Zusammenhang mit dem 1. Mai würde ich sagen, vor allen Dingen sehe ich da den Zusammenhang, dass die Nazis ja sehr auf die soziale Frage setzen und unter dem Stichwort nationaler Sozialismus arbeiten und dass sie reale Probleme, soziale Probleme aufgreifen und dafür ihre Pseudolösungen präsentieren und sich da als Retter aufschwingen wollen. Und diese realen Probleme werden natürlich in einer um sich greifenden und sich ausweitenden Krise immer noch stärker, was den Nährboden sozusagen für genau diese Argumente, die sie gerade auf Lager haben, vergrößern wird. Ja, und ansonsten zur Krise ist es halt tatsächlich gerade die Situation, dass die radikale Linke es bisher noch nicht geschafft hat, also die radikale Linke als Ganzes, darauf zu reagieren. Also mit irgendwelchen Perspektiven da richtig zu intervenieren. Und das wäre eigentlich ein Moment, zumindest jetzt gewesen, wo eine ziemliche Aufmerksamkeit auch für radikalere Positionen da war. Aber es kam halt einfach nichts bisher. Also es gab in der IL den Versuch, es gab eine Krisenkonferenz, einen Krisenratschlag im Januar, der aber auch nicht die durchschlagenden Ergebnisse bisher hatte und wird auf jeden Fall, sollte das eigentlich Thema sein, das weiter aufzugreifen. Also eine radikale Linke müsste eine eigene Position dazu entwickeln. Also ich glaube, dass es an sich noch ein bisschen früh ist, dass die Krise direkt Auswirkungen auf das subjektive Leben der Menschen wirkt. Und damit ist es halt, man kann jetzt zwar auf Flugblättern halt antikapitalistische Argumentation quasi nutzen, was auch passiert jetzt im Vorfeld des 1. Mai. Allerdings glaube ich, dass halt die Krise selber als politisches Feld zum 1. Mai eigentlich rausfällt, weil die Thematik halt erstmal die Nazis sind, die hier marschieren wollen. Und zum Zweiten halt die Politisierung halt, also es ist klar, die Krise ist in den Medien, aber im subjektiven Leben der Menschen ist es noch gar nicht angekommen. Also ich glaube, dass sich die Verhältnisse noch nicht so verschärft haben, dass darum wirklich Leute halt quasi einen Umbruch im Denken bekommen. Zumindest nicht in Deutschland. Um konkret auf deine Frage zu antworten, wir werden hauptsächlich den Großteil unserer Ressourcen, die wir haben, in die Abwehr von Repressionsversuchen des Staates stecken. Ich habe jetzt nicht ganz, deine Frage war, ob wir 1. Mai und Krise irgendwie verbinden wollen als Gruppen. Da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, das haben wir bisher nicht getan. Und haben darüber auch nicht diskutiert so richtig. Also. Haben wir bisher auch nicht drüber geredet, über Krise und 1. Mai irgendwie das zu verbinden. Allerdings würde ich gern zu Alerta sagen, dass natürlich, wenn sowas eine Krise des Kapitalismus irgendwie Thema ist, dass natürlich eine antikapitalistische Position stärker Beachtung findet, wenn das Thema ist. Wenn es gesellschaftlicher Diskurs ist, Kapitalismus wie weiter, ist es natürlich einfacher, das was reinzubringen. Nur weil es den Leuten nicht schlechter geht, es nicht zu machen, also darauf zu warten, dass es den Leuten schlecht geht und dann können wir ihnen die Lehre bringen, die reine, ist irgendwie, finde ich, relativ fatal. Da habe ich auch noch was zu. Die Reaktion auf die Krise scheint ja, also das stimmt, Avanti hat diesen Ratschlag gemacht und ich glaube, von uns ganze Bündnis gibt es jetzt ja so eine Anti-Staats-Geschichte und auch so ein Buch und so und ich finde, das ist symptomatisch für einen Umgang, für ein Verhältnis von Praxis und Theorie, dass es nämlich so ist, was hier ja so ein bisschen verhandelt wird, ist ein unglaublich praxisorientierter Ansatz, nämlich dieses Antifa-Ding und was so ein bisschen dagegen steht, ist eine abstrakte Kritik, die irgendwie noch so ein bisschen nach ihrer praktischen Anwendbarkeit sucht und die da die sozusagen die gesellschaftliche Totalität so betont, dass es unglaublich schwierig ist, da an einzelnen Punkten irgendwie reinzugreifen, um da dran zu kommen. Also wenn ich anfange bei Staat und kapitalistische Wertvergesellschaftung, dann ist es schwierig, von diesem Anfang aus irgendwie einen Zugang zu Gesellschaft zu kriegen, finde ich. Und ich glaube, das Verhältnis von Theorie und Praxis, das ist ein Punkt, das finde ich das eigentlich interessant an dieser Diskussion, die wir die ganze Zeit führen. Dass irgendwie, ich glaube, wir können uns alle grob auf sowas wie eine Revolution oder auf irgendeine andere alternative Form von Transformation der Gesellschaft irgendwie einigen. Die Frage ist, wie vermittelt man diesen Anspruch irgendwie in eine Praxis? Und ich finde, es ist bezeichnend, dass beide, ich kehre euch da ein bisschen über einen Kamm, versuche sozusagen aus diesem autonom geprägten 90er Antifa-Ding rauszukommen, IL und UG, dass sie beide Kongresse und Ratschläge veranstalten, mehrere, aber und Bücher auch schreiben und Broschüren und Informationstouren durch die Republik machen, aber sozusagen keine Praxismöglichkeit finden, wie das irgendwie umgesetzt werden kann, wie das in eine Praxis überführt werden kann, die irgendwie den Anspruch der Intervention und den Anspruch der praktischen Kritik irgendwie gerecht wird. Kann man vielleicht mal ganz kurz was zu sagen? Es gab ja gerade in Berlin und Frankfurt am 28. März die Demonstrationen zur Krise, wo die IL sich sehr stark engagiert hatte und auch, glaube ich, sehr wahrnehmbar war. Und parallel gibt es da Diskussionen, wie einfach wieder vermehrt in gesellschaftliche, also in Arbeitskämpfe konkret auch eingegriffen werden kann, mit denen wir spätestens nach der Bundestagswahl massiv rechnen müssen. So. Ja, ich werde jetzt nicht versuchen, irgendwie einen Rechenschaftsbericht über die ganzen tollen Dinge aufzulegen, die wir gemacht haben, aber ich möchte insofern widersprechen, dass es durchaus einen aktuellen Zusammenhang zur Krise gibt und dieser antinationalen, antistaatlichen Kampagne, denn was ja ein ganz verbreiteter Zug ist, auch innerhalb der Linken ist, in Krisen den Staat anzurufen und diesen sozusagen als Garanten für die Sicherung des eigenen Wohlergehens zu sehen. Und gerade diesen positiven Staatsbegriff, der ja in so einer Krise auch und der jetzt ja auch auf vielen Demonstrationen geäußert wurde, kann man ja genau dadurch versuchen, in eine andere Richtung zu lenken, dass man erklärt, warum der bürgerliche Staat insgesamt keine vernünftige Angelegenheit ist. Und das versuchen wir ja mit diesem Papier und da gibt es ja durchaus auch dann einen Praxisansatz. Ich wollte mal allgemein fragen, wie ist noch so die Diskussionsbereitschaft? Denn wir haben jetzt 22.24 Uhr. Mal kurz ein Stimmungsbild. Murmel, Murmel. Naja, ob noch Fragen da sind, dann würde ich das ab jetzt sammeln. Sonst würde ich noch mal kurz einhaken, nämlich genau noch mal die Frage wirklich noch mal zur Praxis, weil ich finde, das ist wirklich ein Unterschied zwischen Kritik und Praxis. Also ich finde es ja nicht verkehrt, ein Buch zu schreiben oder sich mit Papieren konkret zu positionieren und eine linke Theorie weiterzuentwickeln, so nicht. Aber das Problem ist ja, dass man dann doch dazu neigt, sich in einem kleinen Kreis immer zu reproduzieren und es keine Vergrößerung da gibt, also keinen größeren gesellschaftlichen Einfluss da gibt. Oder wie vergrößert man seinen gesellschaftlichen Einfluss, wäre zum Beispiel mal eine Frage da. Ja, bei uns ist das eher so Sisyphusarbeit. Den einen Tag treffen wir uns halt mit den hungerstreikenden Gewerkschaftern vor VW. Die haben wir jetzt die ganze Zeit des Hungerstreiks über begleitet. Ich weiß nicht, ob das eine andere linksradikale Gruppe außer der V gemacht hat. So. Schritt für Schritt, Person für Person. Und so sieht es halt an sich immer aus. Wir probieren nicht irgendwie an die Massen zu appellieren, sondern probieren persönliche Kontakte herzustellen, solidarisieren uns mit den Opfern rassistischer Polizeiübergriffe in Hannover und so weiter und so fort. Das kommt auch aus dem Prinzip der Politik der ersten Person. Wenn halt Leute sich organisieren, unterstützen wir sie natürlich, aber wir gehen nicht zu irgendwelchen Leuten hin und sagen, dass sie sich jetzt auf Teufel komm raus organisieren sollen. Das ist gegen anarchistische Prinzipien. Ja, Sie hier Also die Frage geht jetzt direkt an die Alerta. Und zwar meintet ihr eben gerade so, dass die Krise eigentlich bei den Leuten noch nicht angekommen ist. So, wie soll ich das verstehen? Weil ich meine, also wenn man sich jetzt so die ganzen Sachen anguckt, kleinen Unternehmen, und ihr dann selber sagt, ihr wart, habt die Hungerstreikenden unterstützt, gehört das nicht zu der Krise? Die Frage davor bezog sich auf den 1. Mai und ob wir das konkret auf den 1. Mai aufgreifen. Und das habe ich gesagt, also dass wir halt keine Aktionsform, wir haben gesagt, es war von mir so gemeint, dass es halt zwar in Flugblättern und so weiter Positionen gibt, aber wir sehen keine Aktionsform oder Organisationsform zum 1. Mai, die sich über die Krise halt quasi organisieren lassen. Weiter würde ich das so sehen, dass es mit dieser ganzen Krise halt wir uns noch in einer Phase befinden, wo wir eher wo die Preise noch fallen, und sobald die Wirtschaft wieder in Gang kommt, wird es halt diese berüchtigte Wirtschaftskrisen-Inflation-Ding geben, und dann werden wir alle sehen, wie hart die Krise wirklich zuschlägt. Ich glaube, dass jetzt gerade sind so eher ganz harte Ausläufer der Krise, was wir erleben. Das wird noch um einiges schlimmer werden. Ja, grundsätzlich zu der Frage nach Theorie und Praxis. Ich glaube, dass es durchaus verkehrt ist, da so eine Trennung zwischen Theorie und Praxis zu machen, indem man sagt, naja, man leistet sich ja jetzt mal den Luxus, hier so ein Buch zu schreiben über den Staat, indem man mal erklärt, wie der Staat funktioniert, aber dass man sich zuerst mal darüber einigt, was man denn überhaupt für eine theoretische Kritik hat und wie diese aussieht, das ist ja ganz fundamental notwendig, um überhaupt danach zu irgendeiner Praxis zu kommen, die irgendwas bewirken soll. Und da ist es irgendwie ein falscher Vorwurf zu sagen, das wäre irgendwie so eine Ressourcenverschwendung, wenn man sich da auch mal damit beschäftigt, so ein Buch zu schreiben, anstatt jetzt richtig loszukämpfen. Und ich glaube gerade, dass man da so loskämpft und glaubt, es gäbe alle möglichen Perspektiven, jetzt Bewegungen sich zusammenzumischen, das hat nicht größere Aussicht auf Erfolg als das schlichte Flugblätter verteilen. Also, nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Ich finde diese Theoriearbeit, die da geleistet wird, total gut und total richtig. Und ich würde das, die Theorie und Praxis, die jetzt irgendwie zu trennen und zu sagen, wir müssen mal was machen und irgendwie, wir können später drüber reden, was wir da eigentlich machen, das wollte ich auf gar keinen Fall sagen. Aber ich glaube weder, wie Alerta oder wie jetzt das Statement gerade war, dass so eine Politik der ersten Person sozusagen, wir helfen da, wo die Leute ohnehin schon auf einen guten Trip kommen, das halte ich für eine Politik, die nicht dazu führt, dass diese Gesellschaft abgeschafft werden kann und durch eine bessere ersetzt wird. Und ich glaube auch nicht, dass es, also ich finde die Theoriearbeit gut, und ich finde auch das, was ums Ganze zum Start gesagt hat, total richtig. Ich glaube aber, und das ist jetzt vielleicht nicht so sehr als Kritikpunkt an ums Ganze, weil wie gesagt, das ist schon ganz, fand das schon ganz gut, was ich da gelesen habe. Aber prinzipiell denke ich, entwickelt sich Theorie und Praxis immer auch so ein bisschen aneinander, so das eine, also in dem Moment, wo ich eine Theorie aufstelle über Gesellschaft, so dann impliziert das Moment der Praxis, impliziert das eine bestimmte Aufforderung, zumindest an sich selbst, sich einzumischen. Und das Verhältnis von Theorie und Praxis irgendwie gemeinsam zu denken und gemeinsam an sich zu entwickeln, das finde ich wichtig, und nicht mit einer bestimmten Maximalforderung an prinzipiell ansprechbare Personen herantreten und sie sozusagen in ihrer Praxis, in ihrer Theorie, in ihrem ganzen, in ihrem politischen Selbstverständnis prinzipiell abzulehnen und zu sagen, ihr liegt ganz falsch und es gibt keinen Ansatzpunkt, mit dem wir mit euch zusammenarbeiten können. Und aber eigentlich zu wissen, dass das sozusagen die sind, die am ehesten noch für uns mobilisierbar sind. Also ich hab nochmal da die Frage ums Ganze. Nach eurer Theorie müsste die richtige Praxis dann ja sein, jedem ein Buch über die Kritik der politischen Ökonomie zu geben. Und daraus, dann sollen also alle Menschen erkennen, dass wir Kommunismus brauchen. Das fände ich ja gut, klappt aber offensichtlich nicht. Und dann stellt sich mich so, wenn ich dann die Aufrufe lese für Köln, den aktuellen, wo dann drin steht, oder die Überschrift schon irgendwie Deutschland, Europa, Köln, Scheiße. Da stellt sich irgendwie mich für die Frage, wo erreicht denn eure Kritik noch die Menschen? Da ist eure richtige Theorie, ohne eine Praxis, vollkommen identitärer Selbstzweck. Also da bleibt mir einfach irgendwie keine andere logische Erklärung. Naja, also wenn eine Theorie, aber es geht ja auch so irgendwie, dass die Theorie auch irgendwie zum Teil eine Funktion von Abgrenzung erst trägt und dass sie auch dazu dient, irgendwie ohnmächtig am Rande von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu stehen und zu sagen, ich weiß es besser und der Rest ist der nationalistische oder sonst wie Mob und mit denen arbeite ich nicht zusammen. Also ich muss sagen, erstmal der Vorwurf, irgendwie das aus identitären Gründen zu machen, ist ziemlich billig, weil wir machen das, was wir machen. Deswegen, weil wir es theoretisch für richtig halten, das haben wir, denke ich, auch begründet, warum wir das für richtig halten, diese Kritik der politischen Ökonomie zu forcieren. Zweitens ist es ja nicht so, dass wir denken, man dürfte überhaupt keine Praxis haben und überhaupt nirgendwo rein intervenieren. Genau das versuchen wir aber auch in dem Sinne, eine tatsächlich linksradikale Bewegung zu schaffen. Die sollte dann aber auch tatsächlich linksradikal sein und nicht irgendwelche reformistischen Ideale vor sich hertragen. Und die Grundbedingung dafür, dass sie das nicht tut, ist es eben, diese reformistischen Ideale zu kritisieren und sich davon auch abzugrenzen. Ja, eine revolutionäre Nachfrage? Theorie sollte doch irgendwelche Wege aufzeigen, wie man zu einer Revolution kommt. Ja, wie tut sie das bei euch? Die Frage kann ich ja auch zurückgeben. Also ich meine, wie kommt man denn zur Revolution? Das ist ja nichts, was jemand jetzt hier von uns auf dem Podium irgendwie den Masterplan hätte. Oder könnt ihr mir jetzt erklären, wie wir zur Revolution kommen? Also ich meine, wir haben dazu in unserem Input-Referat zumindest einige rudimentäre Sachen gesagt, wie Eingreifen in gesellschaftlich relevante Konflikte, Radikalisieren von Leuten, Gruppen, Institutionen, Organisationen, die in diesen Konflikten kämpfen, Kämpfe miteinander verbinden und damit Perspektiven ausweiten und schaffen, gesellschaftliche Kräfteverhältnisse verschieben und da finde ich es auch wieder, da wirst du jetzt wieder beim Kräfteverhältnisse verschieben, dem die Revolution als den Unterschied ums Ganzen halt entgegensetzen und das werde ich wieder falsch finden, das können wir uns auch sparen. Um da nochmal ganz kurz den Dreh auf Antifa zu kriegen, den Zusammenhang zwischen Faschismus und Kapitalismus in die Öffentlichkeit zu bringen, das, wie die AHA schon ganz richtig sagte, geht erst, wenn man sich in einem Bündnis beteiligt und dann diesen Redebeitrag hat, ganz praktisch gesehen. Und Menschen dann damit dann auch erreicht. Also mit eurer Black-Block-Demo irgendwie nachts, sonst wo erreicht ihr doch niemanden. Also das ist doch naiv zu glauben, dass da Menschen irgendwie radikalisiert werden. Durch eure noch so richtige Theorie. Also erstmal machen wir keine nächtliche Black-Block-Demo, sondern versuchen unsere Inhalte an diesem Tag in der Form einer Veranstaltung am Vorabend rüberzubringen und wir glauben tatsächlich, und das auch habe ich jetzt auch schon mal gesagt, von daher hat der Genoss von Avanti recht, dass wir uns jetzt langsam hier ein bisschen im Kreis drehen, dass man keinen Kommunismus oder keine befreite Gesellschaft mit lauter Leuten machen kann, die das gar nicht wollen, sondern dass es tatsächlich darum geht, den Leuten klarzumachen, dass der Kapitalismus kein System im Interesse der Menschen ist und das funktioniert natürlich nicht über eine Demo, da bin ich total d'accord, sondern das funktioniert darüber, dass man das inhaltlich darlegt. Also Bildungsarbeit. unter anderem, ja. Aber was ist denn jetzt das andere neben der Bildungsarbeit? Na, das andere ist zu versuchen, einen linksradikalen Ausdruck zu schaffen und zu versuchen, tatsächlich eine linksradikale Bewegung mit linksradikalen Inhalten zu stärken. Das kann man zum Beispiel versuchen über sowas wie eine ausdrucksvolle linksradikale Demo am Vorabend. Das wäre dafür eine Möglichkeit. Und das ist... Ja, das ist wäre dann in dem Fall, aber das muss ja auch, es geht da ja jetzt gar nicht um die Form des Black Blocks, sondern um das, was inhaltlich versucht wird, rüberzubringen. Das bringt uns ja im Prinzip auch wieder so zum Verhältnis von Theorie und Praxis. Und da wollte ich nochmal kurz sagen, dass es im Prinzip ja denklogisch schon notwendig ist, dass man das eben vor der Praxis eine adäquate Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge steht und damit auch die Intervention in die Gesellschaft steht und fällt. So, das bedeutet jetzt im Gegenzug zwar nicht, dass man die Praxis zurückstellen sollte zugunsten einer in irgendeiner Form ausgereiften Theorie, die es sowieso nicht geben wird, weil eben die Menschen in dieser falschen Gesellschaft die richtige gar nicht denken können. Das heißt, eine praktische Intervention ist zwar durchaus wichtig und richtig, aber dass man da in irgendeiner Form theoretische Grundlagen vernachlässigen könnte, ist fatal, weil man, wenn man sich im Prinzip dadurch seiner eigenen Identität im Prinzip beraubt. Es muss immer bei radikaler Gesellschaftskritik eine fundamentale Grundlage von Staat, Nation, Kapital erfolgen. Und man muss in dieser Form seinen Standpunkt bestimmen, allein um überhaupt die Praxis denken zu können. Und ja, was wollte ich noch sagen? Darauf antworten hier direkt? Ich meine, wir können uns auch noch ein bisschen länger im Kreis drehen. Es ging ein bisschen durcheinander, weil dazwischen kam ja die Frage eben nach der Antifa-Arbeit. Und für mich stellt sich jetzt die Frage im Prinzip, weil es ja mehrere theoretische Ansätze gibt, die in wesentlichen Punkten eben divergieren. Die Frage ist im Prinzip, welchen gesellschaftlichen Ansatzpunkt und welche theoretischen Erkenntnisse man nun wählt, wie sieht die Praxis von Antifa-Arbeit und wie sieht die Perspektive von Antifa-Arbeit eben aus, anknüpfend an den jeweiligen gesellschaftspolitischen Ansatz, den man verfolgt. Also, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ist sozusagen, wie ist das Verhältnis von diesem Anti-Nazi-Ding zu unserem großen schönen fernen Ziel. Und da kann ich mich eigentlich nur wiederholen. Wir haben, für uns ist dieses Antifa-Ding einerseits eine inhaltliche Frage. Wir meinen, dass es wer irgendwie sich mit dem Ziel eines revolutionären Umsturzes trägt, muss spätestens seit 45 irgendwie mit einbeziehen, dass das diese negative Wendung kriegen kann und dass es bedeutet eine bestimmte Sensibilität irgendwie auf dem Gebiet. Darüber hinaus sind irgendwie Nazis, wie schon mal gesagt, unsere militantesten Gegner und außerdem ist es einfach bietet uns für uns die Plattform mit unserer radikalen Kritik irgendwie eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Das bedeutet, es gibt sozusagen keine konkrete inhaltliche Ableitung, dass wir sagen, naja, wer gegen Nazis ist, der muss auch gegen den Kapitalismus sein, sondern, also nicht so linear irgendwie, natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Faschismus und Kapitalismus, und das kam hier vorne irgendwie mehrmals, den wir jetzt natürlich alle mehr auf so einer Bewusstseinsfrage, was für ein Bewusstsein produziert Kapitalismus, beantwortet haben und nicht auf der Frage, was bedeutet Faschismus an der Nacht, an der Nacht? Macht. Für die bürgerliche Gesellschaft. Das stimmt, wurde es mehr auf der Bewusstseinsebene hergeleitet. Aber davon abgesehen, stellt für uns dieser antifaschistische Ansatz in der Tat mehr eine Plattform dar, auf der wir eigentlich was ganz anderes, nicht ganz anderes, aber was anderes verhandeln wollen. Ja, will noch wer darauf reagieren? Ich weiß nicht, wir haben da jetzt gerade am Anfang der Veranstaltung schon sehr viel zu gesagt. Da jetzt kann man noch ein bisschen was wiederholen. Antifa bedeutet für uns Abwehrkampf und ist nicht der herausragende Hebel für Revolution oder grundlegende gesellschaftliche Transformation, sondern muss uns eigentlich so den Rücken frei halten oder den Raum verschaffen, um an anderen Stellen dagegen zu arbeiten, dafür zu arbeiten. Ja, kann mich da im Großen und Ganzen nur anschließen. So, am Anfang haben wir ein bisschen was dazu verloren. Wir haben ein Ziel, worauf wir hinarbeiten. Die Nasen arbeiten auf ein Ziel hin und das, was sie machen, fährt uns dann die Parade. So. Oder bei Fische. Oder bei den Füchern, ne? Gut, gibt es noch Fragen, die unbedingt geklärt werden müssen? Weil ich sehe keine Meldung gerade. Ah, doch, eine ist noch da. Ich habe nur eine Anmerkung, und zwar finde ich nicht, dass Nazis unsere militantesten Gegner sind. Also ich finde, da gibt es noch einige, die wesentlich schlimmer sind. Hau mal nach Afghanistan. Hui. Gut. Also es stimmt natürlich, dass die Nazis weniger Schusswaffen haben als die Polizei oder weniger Schusswaffen haben als die Armee. Also die haben, ich will das jetzt nicht kleinreden, so die haben welche. In Südniedersachsen gab es diese Hausdurchsuchung, so da ist ja durchaus, und das gibt es ja regelmäßig, dass da irgendwelche Schrotgewehre und ähnliche Spirenzchen irgendwie gefunden werden. Aber uns in unserer konkreten politischen Arbeit es ist jetzt schwierig, nicht darauf einzugehen, irgendwie staatliche Repressionen gegen faschistische Schläger aufzuwiegen. Ich glaube, das ist dann auch immer, das ist dann eine Frage, in welchem Bundesland und in welchem Dorf oder Stadt man sich bewegt. Dass es sich bei Bullen um einen Ausdruck des bürgerlichen Staates dreht, der bestimmten Gesetzen zur Durchsetzung verhilft, ist aber, finde ich, durchaus nochmal ein anderer Punkt als Nazis, die mit ganz anderen Mitteln und vor allen Dingen mit ganz anderen Limits auf die Jagd gehen. Und von daher finde ich, ist sozusagen dieses unmittelbare, der unmenschliche Aspekt, den faschistische Militanz auszeichnet. Das ist eine Nummer, die finde ich, ist sehr speziell und in dem Punkt übertrifft das in der Tat das, was Bullen machen. Das mag zwar in der jetzigen historischen Situation richtig sein, aber sobald wir erstmal in einer Position kommen, wo wir irgendwie ernsthaft gesellschaftlich was verändern können, sind die Nazis nun wirklich unser kleinstes Problem. Dann werden wir nämlich mit diesem hochgerüsteten Apparat konfrontiert sein, namens Bullen, namens Militär, der uns als unbewaffnete radikale Linke entgegensteht und irgendwie versucht zu verhindern, dass wir was verändern. Das mit dem militantesten Gegner ist auch tatsächlich mehr ideologisch gemeint. Das ist tatsächlich, wenn die Nazis die Waffen hätten, würden sie nicht auf irgendwelche Gesetze hören, sondern dann wären wir jetzt alle irgendwie... Ne? Geschichte hat es gezeigt. Also damit sind Nazis um einiges militanter, als irgendwie der bürgerliche Staat es gegen uns vorgeht. Egal in welcher historischen Situation. Wenn sie an der Macht wären, wäre das um einiges schlimmer für uns. Okay. War das ein Abschlussapplaus? Weiß ich nicht. Frag mal nach. Machen wir jetzt Schluss? Demgemäß müsste jetzt Schluss sein. Einer noch. Stell aber eine interessantere Frage. Das ist keine Frage, das ist nur eine Anmerkung. Dadurch, dass das Podium ja nur mit Männern besetzt ist, finde ich es auch nochmal wichtig, irgendwie nochmal ein Lob an die Schattenarbeit auszusprechen, an die Person, die hier die ganze Zeit das Mikro rumträgt und das ja bezeichnenderweise nur eine Frau ist. Und dass ich das, also Also das ist, finde ich, ist kritikwürdig ein wenig. Das ist ein Riesenproblem, gerade in Bezug auf Antifa-Arbeit. Gut, das wär's damit.